Sag mir nochmal, wer da ist. In der Leitung aus dem hohen Norden ist immer noch der Koba. Oh Mann. Ja, ich habe richtig was hart reingehauen. Und aus dem tiefsten ruhrgebietischen Westen der Michael. Einen wunderschönen guten Abend. Und, jetzt fällt mir gerade mein Headset runter. Und am Mikro ist immer noch der falsche Michael. Ich glaube, ich muss mir mal irgendwann wieder einen Nick zulegen. Moment, du hast doch einen Senior Kaffee. Und hier noch viel weiter westlich von der niederländischen Grenze, der ist Senior Kaffee. Weil ich finde ja so Nicknames begrenzt doof. Nein, aber witzig, dass du diese Überleitung wählst, denn ich habe in der Tat, ist mir gerade eingefallen, noch von XBLA mir Worms Armageddon runtergeladen. Und das ist trotz meiner anfänglichen Sorge, dass Worms ja gewiss nicht irgendwie auf eine Konsole zu bringen ist, dennoch arschgeil. Also es macht im Multiplayer, wenn man das zu mehreren zockt, an einer Konsole echt richtig viel Spaß. Das rockt total und bringt das gute alte Worms 2-Feeling von damals wieder rüber. Mhm. Ist zwar um ein paar Waffen begrenzt worden und du hast halt auch nicht so diese typischen Einstellungsmöglichkeiten, die Worms früher so witzig gemacht haben, aber für den schnellen Spaß zwischendurch super geeignet. Kann ich dir nur empfehlen. Oh, Worms, ne? Da kann ich mich noch erinnern, weil ich damals den ersten Teil auf dem Amiga gespielt habe. Den allerersten, der noch gar nicht diese Comic-Grafik hatte, also wo alles noch richtig pixelig war und die Würmer irgendwie kaum erkennen konntest und so. Oh, das war so geil, wenn man dann irgendwie zu zweit, zu dritt, zu viert dann vorm Rechner gesessen hat und man musste dabei zusehen, wie der andere den Zug macht. Man konnte nicht eingreifen. Und manchmal hast du schon gesehen, oh scheiße, der wird mich jetzt ganz dicke erwischen mit seiner Bazooka oder mit seiner Waffe, die er gerade in der Hand hat und so. Und ganz anders, als wenn man halt irgendwie Leute übers Internet irgendwie mit denen spielt oder gegen die spielt oder so, sondern du hast einfach die Leute direkt neben dir. Mhm. Und dieses, dass die Hände dir gefesselt sind für einen Moment und du zusehen musst, wie der andere seinen Zug macht, das war immer das Geilste, fand ich. Mein Liebling ist einfach die heilige Handgranate. Halleluja! Ja, ich finde am besten den, ich glaube, er heißt irgendwie Concrete Donkey oder sowas. Und es ist einfach ein riesiger Esel, der von den Himmel fällt und alles kaputt gemacht. Kann man das denn auch über Xbox Live dann spielen, über das Online-Ding? Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich schätze schon, dass das geht. Bisher habe ich immer nur lokal gezockt und das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Aber wenn ich mich recht entsinne, gab es da auch Xbox Live als Auswahl. Ich glaube, das geht auch übers Internet, ja. Erinnert ihr euch noch an diese schrecklichen 3D-Teile von Worms, die es mal zwischendurch gab? Oh ja, fies. sagen wir es so, es ging, aber naja, also so die Hauptwaffe, diese Bazooka, die der Worms-Künstler ausschließlich verwendet, die funktionierte in 3D irgendwie nicht. Ist so ungefähr wie Lemmings 3D. Manche Sachen werden einfach nicht besser, wenn man sie in die dritte Dimension versetzt. Moment, es gab Lemmings 3D? Oh Gott. Es gab Lemmings 3D. Es gab sogar mehrere 3D-Teile von Lemmings. Oh Mann, ey. Also das Lemmings 3D kann ich mich auch noch dran erinnern. Da ist ja halt einfach komplett die Übersicht flöten gegangen. Ja, es war zwar irgendwie cool und so Next Generation und alles und aber so richtig das Spiel vorangebracht hat es nicht. Also es gab eine Lemmings-Variante, die sich, glaube ich, immer um so einem Turm rumdrehte, die zwar auch dann 3D war, aber sozusagen in einer festen Spirale, das ging schon. Nee. Ich meine, mir war Lemmings 2 schon so eigentlich zu kompliziert mit den ganzen hunderten verschiedenen Lemming-Varianten und nur Lemmings 1 ist das wahre. Auf dem Sega Master System. Ich hätte jetzt gesagt, auf meinem 80882 XT mit 4 Farben CGA-Grafik, aber da ist auch gut. Ja, schade. Ich hätte mit dem Dave hätte ich gerne nochmal ganz kurz über den Hitman-Film gesprochen. Ist der so schlimm wie der Max Payne-Film? Das ist schwer zu sagen. Denn der Hitman-Film ist auf jeden Fall ziemlich kompetent gefilmt, so ähnlich wie der Max Payne-Film. Er sieht auf jeden Fall super aus, ist gut geschnitten, toll vertont, wie der Max Payne-Film. Ja, wie der Max Payne-Film eben halt auch. Ne? Also ich fand, der Max Payne-Film hatte schon einen geilen Look und alles. Das Problem an Hitman ist nur, dass der Film nur so lange funktioniert, wie du nicht über die Handlung nachdenkst. Wenn du dich einfach nur einlullen lässt und du willst nur ein bisschen Action sehen und das Gefühl haben, da wird eine komplexe Handlung erzählt, dann funktioniert der Film ganz gut, ist ziemlich unterhaltsam. Aber wenn du einmal dir Gedanken dazu machst und hinterfragst, was da eigentlich los ist, dann tun sich ziemlich viele Lücken auf. Und es gibt halt auch einige Szenen. Also ganz schlimm fand ich, dass sie halt diesen, das ist halt wahrscheinlich das Hauptproblem von dem Film, dass sie Hitman nicht so richtig gut eingefangen haben. Also das Erste ist, Hitman ist im Film nicht so ein total gewissenloser, stummer, also stumm ist falsch gesagt, aber sagen wir mal wortkarger Typ, der so gut wie keine Emotionen hegt, sondern der hat ab der ersten Szene an irgendwie Emotionen, die in ihn rumköcheln, und du nimmst ihm nicht ab, dass der seit vielen Jahren ein totaler Profikiller ist. Und was ich auch ganz schrecklich fand an diesem Film, ist auch die Art und Weise, wie sie dann diese geheime Organisation, in der Nummer 47 drin ist, und diese Gadgets, die er hat, wie sie versucht haben, das für die Game-Fans, also für die Leute, die halt das Spiel so gerne gespielt haben, Wiedererkennungswert haben wollen, wie sie versucht haben, denen das schmackhaft zu machen. Also zum Beispiel hat der Hitman so einen Koffer dabei, wo dieses geschwungene Symbol drauf ist, was viele Leute ja von Hitman kennen. Und das ist auf allen Gadgets drauf. Auf seinem Computer, ganz fett hinten drauf. Und oh, cool. auf seiner Waffe. Auf seiner Klorolle, auf jedem einzelnen Blatt. Was völlig bescheuert ist. Und natürlich hat er auch den Strichcode hinten auf dem Nacken drauf. Es gibt dann eine Szene auf einem Bahnhof, da treffen sich der Nummer 47 und ein anderer Killer, der auch aus dieser Organisation kommt, so ein bisschen Bourne-mäßig. Nur, das ist die einzige Person in diesem gesamten Bahnhof sind, die erstens eine Glatze tragen und zweitens einen Barcode auf den Hinterkopf drauf haben. Und die sind derart auffällig und du siehst diese Szene und denkst, die tun so, als würden die sich nicht sehen. Und die tun so, als würden die total geheim operieren, aber jeder Mensch sieht, wie auffällig die Typen sind. Nur solche Sachen. Also, wir haben nicht darüber nachgedacht, was plausibel für den Film wäre, sondern was man als Wiedererkennungswert für den Fan irgendwie einbauen muss. Ich habe eine Frage. denkt ihr, der Uncharted-Film hat eine Chance? Wenn er kommt? Oh je. Ist mir egal. Ich meine, es ist ja bei vielen Filmumsetzungen von Computerspielen ist es halt so, dass viele nicht kapieren. Also dass viele gar nicht so die Seele des Spiels irgendwie einfangen und auch nicht wissen, dass manche Geschichten auch nur funktionieren, weil sie nun mal in dem Medium Computerspiel gemacht worden sind. Ich meine, habt ihr schon mal Far Cry gesehen? den Film? Oh Gott, nein. Das ist auch so ein Beispiel. Also gut, das ist Uwe Boll, aber der hat sich auch gute Filme gemacht. Ja, aber das ist so ein Ding, der wollte einfach nur Kohle haben. Das ist halt so ein Ding, das einfach nur Geld einfahren soll. Und so ein bisschen augenzwinkernd ist das ja alles schon, weil auch Til Schweiger da mitspielt und der seine Rolle nicht so richtig ernst nimmt. Das erinnert alles an 80er-Jahre Actionfilme, aber das ist... Get to that Jobber. Das sind wirklich nur noch Stichworte, die irgendwie aus dem Spiel kommen. Also der Typ heißt einfach nur Nick Carver, hat irgendwie so ein Hemd an. Und ja, da gibt's irgendwie Mutanten oder so. Und ja, da gibt's auch einen Doktor, aber es ist keine tropische Insel mehr. Und okay, er hat ein Boot. Ja, er ballert auch rum. Irgendwie biegt man sich dann Far Cry zurecht. Naja, aber was man vielleicht ganz Gutes melden kann, ist von der Silent Hill Filmfront, ist, dass die Heather gecastet worden ist für den neuen Film. Habe ich jetzt erstens auf dem Blog des Regisseurs gelesen und er ist auf jeden Fall total Feuer und Flamme für die Darstellerin, hat aber noch nicht verraten, wer die Darstellerin denn ist. Ich bin sowas von gespannt. Huiuiui. Wie fandet ihr denn den ersten Film? Ich habe mir den gerade erst nochmal auf Blu-ray gekauft. Ich fand den super. Ja, er ist, wenn man vielleicht ein bisschen weniger auf diesen Kult Wert gelegt hätte, wäre er fantastisch, fantastisch und geil gewesen. Ja, er ist halt so ein bisschen Best of Silent Hill. Also man kann jetzt tausendmal drüber diskutieren, ob jetzt der Pyramid Head drin vorkommen muss oder ob das Ende total lahm ist oder whatever. Ich meine, er sieht einfach fantastisch aus. Was sie da an Sets durchgejagt haben, ist der Wahnsinn. Und ja, kann auch sagen, gut, der Christoph Ganz hat gedacht, der Hauptdarsteller ist ein Mädchen, also hat er eins draus gemacht. Und das ist aber alles noch okay, es kommt aber immer noch ein geiler Film bei raus. Also ich hatte mit dem Film, was das Skript betraf, unheimlich viele Probleme. Ich finde die Dialoge alle grottenschlecht. Ja, Dialoge werden überhaupt bewertet. Nein, also es ist so, ich finde den Film insgesamt sehr gut. Und auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass sie einige Sachen anders gemacht haben, so der Märchenaspekt, den finde ich ein bisschen zu stark breit getreten. Und ich finde es auch ein bisschen doof, dass sie die Musik aus den Spielen genommen haben, anstatt was Eigenes zu komponieren. Das hat mich vor allem beim ersten Mal ansehen ganz schön gestört, weil ich dann immer wieder die Spielvorlagen vor Augen hatte. Aber im Film ist es gut eingebracht. Aber was mich wirklich am meisten stört, ist, der Film ist super, bis die Leute das Maul aufmachen. Die labern teilweise wirklich nur noch Scheiße. Und wenn es nicht Scheiße ist, dann sind es Sätze, die sich ständig wiederholen. Wir müssen hier weg. Ach, wir müssen hier weg. Ja, verbrennt die Hexe! Weg. Verbrennt die Hexe! Verbrennt die Hexe! Ja, sowas. Ne? Verbrennt die Hexe! Und manchmal denkt man sich, und es liegt nicht an der deutschen Synchronisation, also ne, das ist auf Englisch genauso. Auch in der Originalfassung sind die Dialoge einfach Scheiße. Und das ist merkwürdig, denn der Dialogautor, beziehungsweise der Autor war ja der Roger Avery, der ja zusammen mit dem Quentin Tarantino Pulp Fiction geschrieben hat, wenn ich mich nicht irre. Ja, der wird ja auch für Pulp Fiction total gefeiert und Pulp Fiction ist ja auch ein geiler Film. Ja. Hat ja auch ein cooles Skript. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass sie sich sehr auf seinen Lorbeeren. Also Killing Zoe war auch noch ziemlich cool, falls ihr den kennt. Der war auch ganz geil von Roger Avery. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass er sich sehr stark auf seinen Lorbeeren ausruht und das hat man bei Silent Hill gesehen. Tja, also auf jeden Fall können wir vermutlich froh sein, dass er am zweiten Teil nicht beteiligt sein wird. Er ist ja auch im Gefängnis, das ist ein bisschen schwierig. Nee, der ist wieder raus, ne? Oder? Ich glaube, er ist wieder raus. Oh mein Gott! Oh nein, der Film ist in Gefahr. Sicherheitsverwahrung! Nein, aber jetzt ohne Witz, also ich finde das ja cool, dass ein zweiter Film kommt und ich hoffe, dass mit dem zweiten Film viele Sachen halt besser machen, die im ersten nicht so funktioniert haben. Und dann aber die Stärken des ersten Films übernehmen, wie zum Beispiel das total geile Set-Design oder das super cooler Sound und so. Aber ehrlich gesagt, ich habe da nicht so Hoffnung, weil das ist ja im Prinzip die Story vom dritten Teil, wenn ich mich nicht irre, ne? Mhm. Richtig, genau. Ja, und da fängt es bei mir schon an. Nee, also ich sage ja immer, Silent Hill 3 ist ja immer noch mein Lieblingsteil, wo mich die Fans immer für steinigen. Ich fand den halt sehr schön. Er hatte eine sehr schöne, nachvollziehbare Horrorstory, wo mit jeder Menge Setpieces, wo man sagen konnte, hier, guck mal, das war geil, das war geil, das war geil und hast du die Szene gesehen und oh, und super. Dann eine große Story-Reveal mit Heathers Eltern und wo sie herkommt und wo sie hingeht. Es war ein runder Charakter. Ja, ich finde den dritten auch gut. Ich finde alle gut. Also bis auf Homecoming. Den wir jetzt einfach mal ausklammern. Und das iPhone-Spiel. Okay, Homecoming ist natürlich noch besser. Aber ganz im Ernst, ich mag alle Teile. Und ich mag auch den dritten. Obwohl diese Kultgeschichte da einen ziemlich großen Platz einnimmt. Und sie haben ja auch tolle Meta, also viel Subtext, was Religion betrifft und so da drin. Das finde ich auch gut. Aber gerade so Sachen, die sind im Film halt ziemlich breit getreten mit dieser Kult-Story und das finde ich doch, das interessiert mich an Silent Hill überhaupt gar nicht. Viel spannender finde ich eigentlich, wie da irgendwelche Individuen, irgendwelche Menschen, die Probleme haben, dahin gehen und mit ihrer Vergangenheit konfrontiert werden. Der Archeplot, also die Reise in den verwunschenen Wald, die finde ich tausendmal interessanter als die Entstehungsgeschichte von Silent Hill selber. Und das ist ein bisschen schade. Also jetzt wissen wir, woher die Stadt kommt. Das muss es ja auch geben. Die Leute haben diese Fragen ja auch gestellt. Also es ist ja auch die Frage, die du immer selber stellst. Warum ist das so und so weiter? Die Erklärung gibt's. Mhm. Und irgendwann muss man sagen, okay, jetzt gibt's hier so ein Setup. Aber viel interessanter an Silent Hill sind ja eigentlich diese Sachen. So wie sie es bei Shattered Memories gemacht haben irgendwie. Da war ja von Kult überhaupt gar nicht erst die Rede. Wen interessiert das auch? Richtig. Ich fürchte, wir könnten noch 5 Stunden über Silent Hill reden, aber ich denke mal, wir sollten mal gucken, dass wir thematisch weiterkommen. Oh, stimmt. Wir machen mal irgendwann ein großes Silent Hill Special für den Videopodcast und dann holen wir das alles wieder rein. Genau. Da komme ich sogar runter, um da mit drüber zu labern. Yay! Yay! Soll ich euch denn mal erzählen, was ich so gespielt habe? Sure. Yeah, ich habe nämlich jetzt endlich mal Back to the Future gespielt. Die erste Episode von den Telltale Games. Und? Oh, ja, aber okay. Ja, also nee, war jetzt echt nichts Dolles. Also das Ding hat sich automatisch auf den idealen Modus gestellt, Englisch mit deutschen Untertiteln. Die Stimmen waren super, aber es war halt einfach nicht besonders viel Spiel dabei. Das ist jetzt halt so die erste Episode und ich denke mal, ich gucke noch mal rein, wenn das Ding komplett ist. Ich denke mal, hätte ich jetzt nur die erste Episode von Tales of Monkey Island gespielt, wäre ich auch nicht besonders begeistert gewesen. Ist denn inhaltlich irgendwie für Fans viel dabei? Erkennt man viel wieder? Ja, es ist eine Menge Fanservice dabei, sag ich jetzt mal. So richtig so, guck mal, das gab's doch im Film, guck mal. Und ja, es sind schon, sie haben schon sich Mühe gegeben, einige typische Sachen neu zu inszenieren, wie diese typische Kamerafahrt auf diesen Gerichtsvorplatz über Hill Valley und dass Marty McFly über fast von dem Auto überfahren wird, wenn er das erste Mal in der Zeit ankommt. Das Spiel hat das Problem, dass es halt eine Vorlage kriegt. Es ist so auch so unter Filmemachern immer noch das Werk, das das perfekteste Timing unter allen Filmen, die es so gibt, hat. Da kommt man natürlich mit so einer interaktiven Experience schlecht dran. Da hockt man mal eben 2 Minuten länger im Dialogbaum. Da haben sie noch nicht so direkt die Balance gefunden. Entweder hangelt man da sich Schritt für Schritt durch oder es gibt halt lange Skriptsequenzen, die halt einfach so am Stück durchgespielt werden. War jetzt nicht so begeistert, obwohl mir ja eigentlich Tales of Monkey Island sehr gut gefallen hat. Wie findet ihr denn so allgemein die ganzen Telltale-Games? Durchgespielt habe ich nur Tales. Kova, wie sieht's bei dir aus? Ja, also ich habe mir auf jeden Fall 1 bis 5 von den Monkey Island-Teilen gekauft, aber bisher nur 1 gespielt, weil irgendwie also mir fehlt ein bisschen so die Motivation, da weiterzuspielen, weil das für mich nicht so richtig das Feeling der ursprünglichen Monkey Island-Teile einfängt. Das kommt noch. Das kommt noch, schön. Ja, also ich bin bisher auch nicht so richtig angetan, aber vielleicht ist das halt dieses erste Episode kränkeln, was Michi gerade meinte. Ich kenne von Telltale jetzt auch nur die Monkey Island-Sachen. Und von früher so Sachen wie Bone, weil ich habe jetzt so in der Zwischenzeit bei diesen ganzen vielen Neuankündigungen, die machen, so ein bisschen die Befürchtung, dass es etwas sehr Fließbandcharakter annimmt. Ich habe mich immer gefragt, warum die Art-Designs in den Spielen, also gerade die visuelle Komponente, die Grafik, warum die so immer bei allen Telltale-Games so simpel ist. Und irgendwie, wenn man sich das anguckt, diese ganze Veröffentlichung, dass da so viel rausgehauen wird die ganze Zeit, da kriegt man diesen Eindruck nicht weg. Dass es recht schnell gemacht wird alles. Also bei anderen Adventures, da sitzen die Leute manchmal fünf Jahre dran oder halt 3, 4 Jahre, wie auch immer, eine ganz lange Zeit und dann kommt sowas raus wie The Whispered World, wo du auch siehst, dass alles handgezeichnet ist und wo und was halt im Endeffekt kein Arsch kauft. Im Endeffekt, total im Gegensatz zu Back to the Future, was das erfolgreichste Spiel von Telltale überhaupt ist. Nur wegen dem Namen, ne? Und dann ist es dann doch irgendwie nur so ein schnell produziertes Ding, so ganz viel Fanservice. So, also das nehme ich jetzt mal deine Aussage, das ist dann einfach nur etwas, wo sie dann sich an den Film entlang gehangelt haben, wo nicht so viel Eigenständigkeit drin steckt. Ja. Das ist ein bisschen schade. So sieht ja auch dieser neue Jurassic Park-Teil aus. Irgendwie haben ja alle im Vorfeld gesagt, ja, das erste Telltale-Spiel, was in einer realistischen Umgebung spielt und die Grafik ist nicht mehr comic-lastig, aber von den bisherigen Screenshots und dem Trailer muss ich sagen, eigentlich sieht das von der Animation her eigentlich genauso aus wie die bisherigen Telltale-Spiele. Nur die Leute haben halt mehr Polygone. Also da weiß ich auch nicht. Ja, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite freut man sich natürlich, dass solche Franchises wieder neu aufgenommen werden. Und mal ehrlich, der Max ist schon cool. Ja, klar. Also Recycling hin oder her. Ich habe die erste Season für die Wii und es ist schon ein ziemlich geiles Game. Macht auf jeden Fall total viel Spaß. Und wenn man Sam Max mag, dann wird man das halt auch mögen. Aber so einen faden Beigeschmack hat das irgendwie schon. Ich fand so das besser. Was fandst du besser? Day of the Tentacle. Damals. So. Also ungefähr die gleiche Adventure-Generation. Mhm. Würde mich nicht wundern, wenn da auch nochmal was Neues kommt von Telltale. Ich fühle mich, als könnte ich die Welt beherrschen. Wenn ich nur Daumen hätte. Leute, was wir noch gar nicht besprochen haben, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ja, hau rein. Das, sag es. Viele. Ja, jetzt hau rein, sag es. Okay, man hat davon viel im Vorfeld gelesen und jetzt ist es tatsächlich passiert. Bizarre Creations, das Studio, ist wohl jetzt für immer tot. Oh, das ist Das ist eine Riesenschweinerei. Das ist eine riesengroße Schweinerei. Es wird nie wieder Blur geben, es wird nie wieder Project Gotham Racing, also zumindest nicht von Bizarre Creations geben. Und auch nicht Geometry Wars, oh Gott. Und auch nicht ein Spiel, dessen Namen wir jetzt nicht sagen dürfen, aber was viele Leute auch kennen, wo man im Kreis läuft und Leute abschießt. Was ich persönlich total super fand. Bicycle Killer. Genau das. Ich kann es ja nicht sagen. Das fand ich obergeil. Das habe ich auf dem PC gezockt bis zum Abwinken. Nee, stimmt gar nicht, auf der PlayStation. Aber das hat richtig Spaß gemacht. Das ist ein kleines Verbrechen. Die hatten ja eigentlich sich mit dem Loslösen von Microsoft so viel erhofft und sind jetzt unter den Deckmantel von Activision da gehuscht. Aber die haben die ja nach 2 Spielen eiskalt abserviert. Und das finde ich richtig schade, weil das Spiel war ja... Das Studio war ja total talentiert. Also was die in Blur alleine gesteckt haben, ist der reinste Wahnsinn. Ach, so ein Studio, das frisst der Kotick zum Frühstück. offenbar. Naja, aber jetzt haben Activision ja immerhin ihre Call of Duties noch. Selbst Guitar Hero haben sie jetzt abgeschossen. Ich weiß nicht mehr, was da noch kommen soll an Innovationen. Guitar Hero ist mir persönlich total scheißegal, weil ich fand diese ganzen Musikspiele hat ja so ein bisschen... ein bisschen wie Unkraut gewuchert, fand ich. Das hat sie total totgerissen. Was? Nichts gegen Rockband. Ich habe so viele Bizarre-Spiele so unheimlich gerne gespielt und das waren die Meister darin, so ein arkadiges Gameplay, also im Prinzip ein einfaches Spielprinzip, so auszustaffieren, dass es dir auf ewig Spaß macht. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Auf die meisten Titel trifft das zu, bis auf 007 Bloodstone. Ja, das war ja so ein Lizenzrotz irgendwie, ne? Ja, das war nur geht so. Also ich hab's mir echt gekauft als Vollpreis, weil ich mir dachte, ja, hier Bizarre Creations unterstützen und so. Und es die Ideen, also die hatten ziemlich viele gute Ideen. Zum Beispielsweise die Sache mit einfach nur, dass die Lensflares so einen anamorphischen Streifen in horizontaler Richtung gemacht haben, was mir als Filmfan besonders gut gefällt. Richtig fertig, genau. Und dass die Close Encounters, also dass du Nahkämpfe immer mit so richtig geil choreografierten Motion Capturing Szenen ausgeführt hast und so. Aber im Großen und Ganzen war das Spiel sehr, sehr unbefriedigend, möchte ich sagen. Also es fehlte sehr, sehr viel Feinschliff an jeder Ecke und auch die Autofahrsequenzen waren, obwohl Bizarre Creations ja Blur und Project Gotham Racing gemacht haben, irgendwie nicht so toll. Wobei, der Ursprung war ja auf der Dreamcast Metropolis Street Racer. Erinnert ihr euch noch daran? Jetzt gehst du aber ganz weit zurück. Das ist vor meiner Zeit. daran kann ich mir noch erinnern. Also es war eins der geilsten Dreamcast-Rennspiele überhaupt. Ja, ja, ist halt ein Rennspiel. Ja, aber ich glaube, der... Was? Halt ein Rennspiel? Hallo? Ja, hallo? Nein, aber das ist wirklich eins, also die zwei besten, also meine Lieblinge von Bizarre sind, neben diesem einen Spiel, das ich nicht erwähnen darf, Geometry Wars auf jeden Fall, jo. In allen Varianten. Also ich glaube, mein Lieblingsteil ist der zweite auf Xbox Live. Den finde ich total cool. Der ist richtig geil. Aber auch der NDS-Teil ist ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. Ja, genau. Ich habe den für die Wii, dieses Geometry Wars Galaxies heißt das, ne? Ja, genau. Das fand ich auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit im Bizarre darin involviert war, aber das Spiel ist auf jeden Fall überraschend gut. Ist es wirklich. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass es nur so ein, auch wieder so, ach, wir bringen was in den Laden und packen ein paar Level dazu und dann kauft ihr das schon. Aber es ist tatsächlich ein ziemlich umfangreiches, cooles Game. Auch sehr fordernd, macht richtig Spaß. Und natürlich Blur. Also ich glaube, Blur ist so die Krone der Schöpfung von Bizarre Creations. Ja, also Blur, meine Fresse. Ich lege Blur jetzt ein und spiele es. Auf Wiedersehen. Ja, dann mache ich das jetzt auch.